Das Hörspiel präsentiert den Radio-Western Einmal ist jeder dran. Mit Klaus Kindler, Dieter Borsche, Friedrich Schütter, Wolfried Lier, Arnold Marquis, Wolfgang Hess, Gerd Duvner, Hans Hessling, Günther Sauer, Dieter Eppler und Christine Davis als Juanita. Buch Bernd Lau, Schnitt Barbara Römer, Ton Ludwig Groß, Spezialeffekte Mel Kutbay, Musik Ennio Morricone, Regie Walter Adler und Bernd Lau. Eine Produktion des Südwestfunks Baden-Baden. Steckt die Augen. Irgendwas nicht in Ordnung mit den Leuten? Wirf mal deinen Blick auf den da drüben. Der mit den roten Koffern? Wer denn sonst? Touristennachwuchs von der Ostküste. Sieht nach Boston aus. Reise in den wilden Westen, Büffelabschuss inklusive. So, und was ist mit den Bleispritzen? Hängen verdammt tief für einen Großwildjäger. Na, was sagst du? Ich muss mal gießen. Und die 20 Dollar, die du vor einer Woche in den großen Topf gelegt hast, sind die schon wieder vergessen? Dich hat wohl ein Pferd getreten. Der Milchsohn, der hat schon drei Augen auf der Stirn, bevor er nur seinen Namen aufgesagt hat. Hey, ich schnuppere Blei, und zwar ein ganzes Munitionslager. Außerdem ist er erst übermorgen hier. Das Telegramm aus Abby Lane liegt bei mir im Büro auf dem Schreibtisch. Hat er sich vielleicht anders überlegt? Auf die Nase vom alten Ben kannst du dich verlassen. Berufsnase. Ein Beerdigungsinstitut ohne so eine Nase, das kannst du nach einem halben Jahr wieder dicht machen. Der Killer im Samtschäckchen und mit Mamas roten Koffern. Du brauchst einen Ventilator unter die Mütze, damit Luft ans Hirn kommt. Rote Koffer beweisen gar nichts. Das ist eine neue Generation von Schießern. Ja, die lassen Maß schneidern und schlafen in weichen Betten. Und ihre Fingernägel geben sie auch in Pflege. Ausgesprochene Spezialisten, wenn du mich fragst. Tja, die Uhr ist abgelaufen für unsere Kuhhirten mit Zusatzausbildung und schlechten Manieren. Hier soll Hopkins und seine ganze Mannschaft schaffen. Naja, alle weiß ich nicht. Für den Rest müssen wir vielleicht noch ein paar Dollar anlegen. Du machst mir Spaß. Hat den einzigen Barbierladen und ein Monopol aufs Einsagen. Aber ich bin Bahnhofsvorsteher. Ich bin Angestellter, wenn dir das was sagt. Ich kann mir diese dauernden Investitionen nicht leisten. wird bald teurer als der Hopkins selber. Für mich gibt's jedenfalls einen Haufen Überstunden. In einem Sarg steckt eine Menge Arbeit, weiß bloß keiner. Und ich bin erst auf übermorgen eingerichtet. Wenn Sie weiter so unruhig mit dem Kopf sind, Mr. Slim, ich kann nicht dafür garantieren, dass Sie beide Ohren mit nach Hause nehmen. Kein Gequatsche. Spuck endlich aus, was das für ein Kerl war vorhin am Bahnhof. Nur ein bisschen vorsichtig mit dem Kopf, wenn ich drum bitten darf. Ja, das erinnert mich an die Geschichte mit dem seligen Frankie von der Three Star damals. Saß auch in diesem Stuhl hier. War wohl ein bisschen aufgeregt, hatte, glaube ich, gerade in der Lotterie gewonnen und ich halte das Messer so und sage noch zu ihm... Muss ich dir erst zeigen, was man mit dem Messer alles machen kann? Da geht's aber nicht nur an die Lausche, Amigo. Also George, der Bahnhofsvorsteher, merkte auf den ersten Blick, dass er ein Milchsohn ist. Bei George fährt der gleich einen Rachen runter. Oben ist das schlimm. Also fast wäre es passiert. Jetzt reicht's! Er hat eine grüne Samtjacke angehabt und rote Koffer. Sah aus wie einer aus der Großstadt. Deswegen sagte George auch, wir sind doch noch nicht fertig mit den Haaren. Also er trägt auch zwei Revolver. Marke? Peacemaker 45er. Läufe? Aufgeschraubte. Sah mir nach Spezialanfertigung aus. Profi? Was habt ihr für den Mann angelegt? Muss ich das sagen? In der Bürgerversammlung hatten wir... Kommt auf dich an! Willst du Särge machen oder drin liegen? $20. Hat jeder von euch bezahlt? Nur die Arbeitslosen hatten es mal wieder umsonst. Also Spitzenklasse, was ihr euch da eingekauft habt. Tja. Wird den Boss brennend interessieren. Schätze, der wird die ganze Nacht über der Steuertabelle grübeln. Wer sich solche Kanonen leisten kann, muss einen Lohnzuschlag gehabt haben. Wohl vergessen, das zu melden. Aber bei uns geht's reell zu, wie beim Finanzamt. Die Haare sind aber erst auf einer Seite. Der soll mal die Bibel lesen. Beurteile einen Menschen nach seinem Haarschnitt und nicht nach seinem Friseur. Dieser Ringo aus Evelyn soll angekommen sein. Ich denke mir, jetzt fängt der Tanz schon zwei Tage früher an. Soll ein merkwürdiger Typ sein, dem Aussehen nach. Und Betsy sagt, wie einer von der Wanderbühne. Muss man abwarten, was er bringt. Meine lieben Brüder und Schwestern im Herrn. Was ich euch heute mit auf den Weg geben möchte, schließt sich an einen Besuch. Ein Besuch, der mich veranlasste, mit mir zu Rate zu gehen und nachzusinnen über die Gebote des Herrn. Den Arbeitspapieren nach ist er ein Einzelgänger. Gemeindeglieder. Also ich sage nur, zweiter Weihnachtstag 88, Little Rock, soll schon gut übergehen. Egal, wie er seine Aufträge woanders erledigt, Marshall. Bei uns hat er es nicht mit vier Brüdern mit Lennox zu tun, sondern mit einer ganzen Mannschaft ausgesuchter Killer. Allein kann er das nicht machen, das wissen wir doch inzwischen. Wenigstens für Feuerschutz müssen wir sorgen. Ich brauche nur Whisky. Zu viel Aufregung. Einen Doppelkampf. Könnte man dran denken, wenn wir Leute dafür finden, Doc. Aber das gehört nicht hierher. Doc, ich protestiere mit allem Nachdruck. Wir dürfen uns unter gar keinen Umständen kompromittieren. Sie wissen, wozu Hopkins fähig ist, wenn das Unternehmen fehlschlägt. Und ein Fehlschlag wäre es ja nicht zum ersten Mal. Dann ist es aus, bevor es angefangen hat. Ich verstehe Sie nicht, Richter. Entweder wir wollen Hopkins loswerden, dann müssen wir... Marshall, haben Sie eigentlich vergessen, dass Hopkins Sie hier eingestellt hat? Wollte ich ganz manchmal. Glauben Sie, Sie behalten Ihr Amt, wenn die Sache falsch läuft und Sie nachweisbar Ihre Finger drin hatten. Ja, ja, ja. Ganz auf der Seite vom Richter. Haben wir bezahlt oder nicht? Also, die Arbeit muss der Junge schon allein machen. Brüder und Schwestern, der kennt das Wort Gottes nur oberflächlich. Der behauptet, das Rauchen und Trinken, das Spielen und Unzucht, dass dies alle Sünden sind von den Augen des Herrn. Nein. Sind Freude. Herr selbst uns gegeben hat, in seiner unermesslichen Welt. Nun werdet ihr vielleicht einwenden, liebe Brüder und Schwestern, wenn der Herr das Rauchen und Trinken, wenn er Spielen und das andere erlaubt, sind uns dann nicht auch alle unsere übrigen Gewohnheiten gestattet? Gibt es dann überhaupt noch Sünde? Oder ist nicht alles, was geschieht, in Gottes Hand und findet sein Wohlgefallen? Liebe Brüder und Schwestern, das wäre gefährlich. Hello, Gentlemen! Die Uhr hat zum Frühschoppen geschlagen, hab ich recht? Guten Morgen allerseits. Und es gibt auch solche, die ja verdammt haben sie es hier. Bis in alle Ewigkeit. Die Zahl. Gehört der Referent zum Haus? Der Bibelleser kommt nur am Sonntag. War früher eine flaue Zeit. Heute sage ich nur. Und für den Salut. Hütet euch vor dem Fluch. Die Männer waren nicht in die Kirche zu kriegen, zu mir durften sie nicht. Hütet euch vor dem Tabakrauch, denn der Tabak ist zum Rauchen bestimmt. Und hört endlich mit dem Spucken auf. Da würde mein Vater aber staunen. Hat mir erzählt, im Westen gäbe es nichts mehr zu lernen für einen Geschäftsmann. Kommen wir zur Sache. Von den Hopkins-Leuten ist Ihnen doch niemand über den Weg gelaufen, ne? Muss man die denn kennenlernen? Eiskalt jedenfalls, diese Jungs. Euer eigenes Fleisch sauber zu halten? Also ein Sonntag mal. Aber aus der Flasche für die Ehrengäste. Oh. Aufrichtigen Dank, Madame. Spar ich die Spesen. Liebe Brüder und Schwestern. Zieh das Glas vorher durchs Wasser. Bewahrt. Ihr Service beeindruckt. Warum die Gastfreundschaft wird nicht nur ein Rätselprofi austüfteln. Die Pointe müsste ich noch mal hören. Und hören Sie, Ringo. Ich höre immer Ringo. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Wie beten haben wir Pause. Dein Wille geschehe. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich eröffne. Zwei Karten für mich, $10 in die Mitte. Für mich auch zwei. Ich setze 15. Keine Karte. $50 in den Pott. Na, wird's bald, Sohn? Oder schon die Hosen voll? Spielen wir denn heute Kinderpost? Was soll der Spruch? So sagt man bei uns, wenn Kleingeld gesetzt wird. Hier sind 500. Ohne das Blatt anzusehen. Ron, lang meine Satteltasche rüber. Der Nachwuchs will in die Vollen gehen. Ich steige aus. Bin völlig ausgemistet. Ja, das ist mir auch ein bisschen teuer. 1000. Würde ich mir aufschreiben. Blöffen kannst du die Korinthenkacke hier, bei Slim zieht das nicht. Und das gilt nicht nur fürs Pokern. Ich erhöhe auf 1500. Der verliert nicht gern. Er versucht, dich umzulegen. Er überlegt, hat wenig Gelegenheit, das Verlieren zu üben. Ist keine Gefahr im Moment. Der Marshall passt auf mit seinem Schrotstreuer. Wüsste nicht, was du mit dem Kerl zu flüstern hast. Hau ab an die Theke und kümmere dich um eine neue Flasche. Auffallend urwüchsig, wie man hier im Westen mit jungen Damen plaudert. Lass die Finger von dem Mädchen. Die hat einen Stempel für mich reserviert. Der alte Ben hat's in der Nase, dass es bald ein bisschen zu lebendig wird in der Schusslinie. 2500. Ich verdopple auf 5000. Die will ich sehen. 5 Mille. Und jetzt die Hosen runter. Jammer, schade, dass ich schon aussteige. Ich melde 2 Paar. Ha! Habt ihr das gehört, Leute? Der Junge gefällt mir. Mit 2 lausigen Pärchen auf 5000. Meine Hochachtung. Für einen Jungen, der den Bart noch mit dem Handtuch abwischt. Ja? Betrachte doch mal dieses kleine Fullhaus, mein Sohn. Her mit dem Papier! Ich bitte um Verzeihung, Mister. War ein alberner Witz von mir. Gemeint habe ich natürlich zwei gleiche Paare. Schauen Sie. Zweimal zwei Damen. Hätte ich gleich als Vierer ansagen sollen. Tut mir aufrichtig leid, aber das Geld gehört mir. Die Flossen von den Scheinen, sonst puste ich dir die Ohren durch. Donnerwetter. Sehr elegant, wie Sie den Revolver gezogen haben. Und auch Ihre Kollegen können sich sehen lassen mit dieser Nummer. Nicht mit schlimm, Muchacho. Zwei Pärchen. Und dabei bleibt's. Oder willst du behaupten, dass mit den beiden Pärchen mal geflunkert? Will ich dir nicht raten. Auf Flunkern beim Spiel steht ein Loch im Kopf. Was, Jungs? Die Scherze, glaube ich, soll ich heute machen, wenn ich den Marshall da oben auf der Galerie richtig verstehe. Darf ich also bitten, dass die Herren ihr Arbeitsgerät aus der Hand legen? Los, Leute, kein Unsinn, abhalten! Und dass sich keiner umdreht. Ich höre wohl nicht richtig. Das ist eine ganz neue Melodie von unserem Marshall. Hat ganz vergessen, wer hier der Boss ist. Gedächtnisschwund wird bei uns teuer bezahlt, Marshall. Hör ich die Kanonen bald auf den Boden poltern. Es kostet den Kopf, Marshall. Und die Stadt wird nicht nur die Beerdigung bezahlen müssen. Wenn ich jetzt einen Rat geben darf. Ich würde mich aufs Pferd setzen, bevor Ihnen die Männer hier ihre Drohungen übel nehmen. Die Steuer wird verdoppelt, Leute. Bedankt euch beim Marshall. Steuer verstanden? Der Herr war doch nicht von der Verwaltung. So kann man's nennen, Mister. Nur auf private Rechnung. Das ist aber merkwürdig. Und da greifen Sie immer anstandslos in den Beutel? Dafür sind Sie ja jetzt zuständig. Wie darf ich das verstehen? Spielen Sie nur weiter den Ahnungslosen, Mister. Aber mich legen Sie nicht aufs Kreuz. Können doch einem alten Mann nicht in den Bart spucken und sagen, es schneit. Eine Gemeinde voller Rätselfreunde, in die ich da geraten bin. Herein, aber schön langsam und keine falsche Bewegung. Vorsicht ist was Gutes. Gut, sagen Sie. Ich finde es eher lästig, dass sich die Leute hier so aufführen, als wären sie auf dem Kriegspfad. Du darfst Juanita zu mir sagen. Ist das eine Freude? Hat sie der Herr vom Spieltisch geschickt? Du musst was in den falschen Hals gekriegt haben. Vorhin jedenfalls hat er seine Besitzansprüche auf ihre Person reichlich drastisch angemeldet. Es gibt so Leute. Dass sie mal deine Seife riechen und schon denken sie, sie haben einen Stammplatz in deiner Badewanne. Hat er auch einen Namen, dieser Bademeister? Slim nennen sie ihn. Wie weiter weiß keiner hier. Er ist Vormann bei Hopkins. Schlägertype. Lass dich mit dem auf kein Handgemenge ein. Würde dir bloß die Haare durcheinander bringen. Müssen wir denn immer von diesem Gorilla reden? Wenn er nur Vormann bei Hopkins ist, dann ist Hopkins zweifellos wichtiger. Was wissen Sie von dem? Das ist mir vielleicht eine Premiere mit dir. Also gut, wo soll ich anfangen? Wenn es Ihnen nichts ausmacht von vorn. Das ist die alte Geschichte vom Ranger, der eine ganze Stadt abkocht. Ich will nicht aufdringlich sein, aber geht's nicht ein wenig ausführlicher? Hopkins kam ungefähr vor 8 Jahren in diesen Landstrich. Machte erst einen guten Eindruck. Baute seine Ranch auf und fing mit einer Longhornzucht an. Bis er Leute einstellte, die noch nie einen Weidezaun in die Erde geschlagen hatten. Und dafür hingen ihnen die Schießeisen an den Knien. Vor 3 Jahren kam er dann mit der Bande in die Stadt und machte Radau. Das Schaufenster ging in den Scherben, in meinem Saloon war eine neue Einrichtung fällig. Und ein paar Fleischrunden. Und dann wollte er steuern. Ihr wart gleich einverstanden und habt gezahlt? Der Sheriff damals war ein Ehrenmann. Gibt nicht viele von der Sorte. Ich will noch sagen, kommt gar nicht in Frage. Nicht solange ich hier Sheriff bin. Einige Wochen später lag er quer über dem Sattel. Ein Loch im Rücken. Tag darauf war Hopkins wieder hier. Bei dem Unterricht habt ihr den Stoff natürlich schnell begriffen. Kleinere Siedler weigerten sich immer noch. Wollten zahlen, konnten aber nicht. Die letzte Ernte war schlecht. Plötzlich ging ihnen das Vieh ein. Wasservergiftung. Rinderherden ohne Brandzeichen trampelten durch die Felder. Kein Stängel blieb gerade. Nach einem Jahr mussten sie aufgeben. Hopkins hat ihnen das Land für ein paar Dollar abgekauft. Wie hoch sind die Steuern, die er euch abnimmt? Das ist verschieden, das geht nach dem Einkommen. Für meinen Saloon zahle ich am meisten, $300 im Monat. Muss deshalb den Whisky ein bisschen teurer ausschenken. Sie legen die Steuern auf die Preise um. Wird nicht viele geben, die das können in dieser Stadt. Nehmen Sie zum Beispiel Ihre Angestellten. Sag mal, die haben dir doch nicht einfach einen Scheck ohne Gebrauchsanweisung geschickt? So, habe ich einen Scheck kassiert. Von wem eigentlich noch? Spiel nicht verstecken. Die ganze Stadt hat schließlich das Geld zusammengekratzt, damit du uns den Mann vom Halse schaffst. Ach, das meinen Sie? Wo ich nur wieder meine Gedanken habe. Ein paar Leute waren ganz schön angeknackst, dass du die 5.000 gleich wieder riskiert hast. Du brauchst wohl auf den Cent nicht zu achten. Das sah nur von außen nach Risiko aus. Solange eure Spieltische spiegeln, hat man es leicht, wenn man genau hinzuschauen gelernt hat. Wie war das eigentlich? Gab's da nicht noch eine andere Hälfte zu den 5.000? Wenn Hopkins 3 Fuß unterm Rasen liegt. Ja, richtig, davon habe ich gehört. Die üblichen Vertragsbedingungen. Sag mal, willst du die ganze Nacht verquasseln? Haben Sie einen besseren Vorschlag? Die Nacht ist noch lang und kommt nicht wieder. Ich hätte Lust auf Zeichensprache. Wenn ich ne... Ach, das meinst du? Na also... Ich dachte schon, ich habe mir einen Aussichtslosen gefischt. Schon mal überlegt, wie Sie die Sache aufziehen wollen? Ich dachte, Sie hätten vielleicht eine Idee. Sie kennen Hopkins und seine Leute besser als ich. Idee, Idee, Sie brauchen keine Idee. Sie reiten zur Ranch und machen die Bande fertig. Kurz und bündig. So hab ich's gern. Ich verstehe Ihren Spott, Ringo. Der Marshall und ich, wir wollen eine Gruppe von Freiwilligen aufstellen, damit Sie wenigstens... Doc, Sie wissen, dass ich das nicht zulassen werde. Aber ohne Feuerschutz braucht er gar nicht erst loszureiten, Richter. Seine einzige Chance wäre, kugelfest zu sein. Möglichst auch von hinten. Hopkins möchte ich nicht erleben, wenn er dahinter kommt, wer die Leute organisiert hat. War unvernünftig genug, Marshall, dass Sie gestern im Saloon eingegriffen haben. Hören Sie mal. Die Stadt muss sich unter allen Umständen aus der Sache heraushalten. Schon gut, Richter. Sie waren nicht dabei. Wenn Sie das beruhigt. Aber wundern tut's mich doch, für wie ahnungslos Sie Hopkins halten. Darf ich erfahren, wie man Ihrer Meinung nach an den Boss selbst herankommt? Hören Sie doch endlich auf. Sie machen sowas doch nicht zum ersten Mal. Das ist wie mit allen Problemen. Man muss es anpacken wie eine Kartoffel. Das heißt im Klartext? Bei der Schale anfangen. Wenn die Mannschaft um Hopkins herum ausgelöscht ist, kommen sie von selbst zum Kern. Dann muss er sich zum Kampf stellen. Aha, Sie denken an einen Showdown. Mit höflichem Warten der beiden Gegner in 30 Meter Abstand und gemeinsamem Ziehen der Revolver, wenn der Unparteiische die Flasche fallen lässt. Wer schneller ist, hat gewonnen. Ein richtiger Ehrenhandel soll das werden. Passt das zu der Art, wie Hopkins sonst seine Geschäfte abwickelt? Das ist Ihr Problem. Wofür werden Sie denn bezahlt? Marshall, noch eine Frage. Was haben Sie bisher gegen Hopkins unternommen? Wir haben eine Reihe von guten und teuren Leuten auf ihn angesetzt. Und der Erfolg? Der alte Ben, der hat sich die Hände gerieben und die Beerdigungskosten kassiert. Hat einer meiner Vorgänger Hopkins mal im Schussfeld gehabt? Gehört haben wir von keinem. Und wie hat sich die Stadt während der Schießerei verhalten? Na, gar nicht. Wir haben schließlich das Geld aufgebracht. Sonst nichts. Gut. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sieht das Spiel so aus. Hopkins hat sich eine Killermannschaft gekauft. Und Sie kaufen jeweils einen Kopfgeldjäger dagegen. In regelmäßigen Abständen kommt es zum Kampf. Die beiden Auftraggeber halten sich im Hintergrund und warten das Ergebnis ab. Wenn der Kampf vorbei ist, werden die Ausfälle auf beiden Seiten nachgekauft. Stimmt's? Was wollen Sie damit sagen? Nehmen Sie es mir nicht übel, aber das sieht mir alles nach Arrangement aus. Jedenfalls nicht nach dem Versuch, Hopkins ernsthaft zu beseitigen. Was zum Teufel erlauben Sie sich? Sie haben zu erledigen, wofür man Sie bezahlt. Das Denken überlassen Sie gefälligst den verantwortlichen Männern dieser Stadt. Ich bitte um Verzeihung, aber mich interessiert, für wen und zu welchem Zweck ich arbeiten soll. Drücken wollen Sie sich, Nachbar. Als ich Sie am Bahnhof gesehen habe, waren Sie mir gleich verdächtig. Aber Ben wollte mich beruhigen. Sie gehörten zu einer neuen Generation von Schießern. Schöne Generation, die nichts weiter als Angst hat. Ich weiß nur, dass euer bisheriger Weg für euch zu nichts führt. Und für mich auf den Friedhof. Immer dasselbe Stück, nur mit wechselndem Orchester. Aber das ist doch... Haben Sie eine bessere Methode vorzuschlagen? Das will überlegt sein. Sie verschwenden Ihre Zeit. Es handelt sich um meine Zeit. Marshall. Ja? Wie weit von hier ist die nächste Stadt mit Bahnstation und FIFA-Laderampe? Ja, da kommen Sie gerade her. Das ist Abbey Lane. Nach Westen hin gibt's nichts Näheres. Ungefähr 250 Meilen. Wenn man eine Rinderherde dahin treiben müsste, wie lange würde das dauern? Ja, schätze einen Monat. Ja, aber das wäre Blödsinn. Die Strecke dahin ist felsig und ohne Wasserstellen. Die Rinder wären nach so einer Strapaze nur noch die Hälfte wert. Außerdem sind die Rentscher schon lange nicht mehr auf solche Trails eingerichtet. Dazu braucht man größere Mannschaften mit erfahrenen Treibern. Wäre Hopkins dazu in der Lage? Ach, ausgeschlossen. Und wie regelt er seine Versorgung? Wo bezieht er Lebensmittel, Wäsche, Werkzeuge, Baumaterial und diese Dinge? In unserer Stadt natürlich. Die kauft er hier ein. Und wie sieht's mit der Gegenleistung aus? Was bekommt die Stadt von ihm? Er muss die Sachen bezahlen, die er kauft. Ja, aber das kassiert er über die Steuer wieder ab. Ihr könntet also gegenseitig voneinander profitieren, wenn... Wenn die verdammten Steuern nicht wären! Im Augenblick verdient er nur an euch, aber ihr nicht an ihm. Und trotzdem könnt ihr weiter existieren. Was wäre, wenn umgekehrt... Was umgekehrt? Ich frage mich, was würde mit ihm passieren, wenn er die Stadt nicht mehr hätte? Ich höre die Groschen richtig fallen. Ich verstehe Sie nicht. Sie wollen sagen, wenn ich das jetzt richtig mitgekriegt habe, Hopkins braucht die Stadt nötiger als wir ihn. Um ein langes kurz zu machen, so ungefähr. Jetzt reicht mir aber dieses Geschwätz. Hopkins kann uns zwingen, wann und wozu er will. Leute genug hat er. Und wie soll er die Stadt zwingen? Seine Leute schlagen ja alles kurz und klein, wenn wir uns nicht nach ihm richten. Mit einer 5 in Wirtschaftskunde kommt man natürlich nicht durchs Leben. Dabei gibt's genügend Handbücher. Moment. Wirtschaftskunde, was soll das nun wieder? Ganz einfach, Marshall. Ich glaube, ich hab's. Wie soll ihn die Stadt versorgen, wenn er sie kurz und klein geschlagen hat? Fangen Sie jetzt auch schon an mit dem Unsinn? Sachte, Richter, sachte. Ich bin ja vielleicht dumm, aber so viel begreife ich auch. Wer eine Stadt braucht, der kann es sich nicht leisten, sie kaputt zu machen. Aber auch wenn das alles richtig ist, was sollen wir jetzt tun? Vielleicht macht die Stadt Herrn Hopkins einen Besuch und erzählt ihm, was uns eben gemeinsam aufgefallen ist. Alle Bürger sollen hinauf zur Renn schreiten? Das erste Mal, Richter, dass wir beide uns so richtig verstehen. Der lässt uns alle umlegen. Marshall, es wird Zeit, dass wir die Bürgerversammlung einberufen. Möchte wissen, was die Leute von einem gemeinsamen Ausflug auf die Hopkins-Renn halten. Thank you. Lasst euch von dem keine Seife ins Gesicht pinseln. Der hat doch nur nasse Strümpfe. Weil er vielleicht ins Parkett beißt, wenn er seinen Job allein abwickeln muss. Kümmern Sie sich nicht um den Remo. Das ist seine Berufskrankheit. Der kommt von der Angst nicht runter, dass seine Särge zu lange auf Lager liegen. Wenn wir nun alle in die Kiste springen, dann seid ihr schön in den Arsch gekniffen. Ich hab gedacht, ihr habt Ohren. Wurde doch schon erwähnt, dass Hopkins euch nur eine Gänsehaut rauskitzeln will. Lasst euch doch um Gottes Willen nicht von diesen Hirngespinsten beeinflussen. Mit Hopkins ist nicht zu spaßen. Das wisst ihr alle deswegen. Das muss man dem Richter lassen. Wenn er recht hat, hat er recht. Und deswegen müssen wir Hopkins endlich klar machen, dass er seine Späße woanders machen soll. Jedenfalls nicht mit uns. Ich hab das Gerede allmählich satt. Wir sollten uns endlich auf die Pferde setzen. George hat recht. Aussprache muss sein, aber wir haben jetzt alle Punkte oft genug durchgesprochen. Wir können zur Abstimmung kommen. Also Leute, alle, die für einen gemeinsamen Ausritt sind, auf die linke Seite rüber marschieren. Hey, Boss. Er ist auf der Reise. Schätze, in einer halben Stunde haben wir ihn hier. Das wurde auch Zeit. Ich hatte die schon im Verdacht, dass sie uns einen Nachtarbeiter schicken. Sind auf die Unangenehmsten. Er kommt aber nicht solo. Bringt gleich die ganze Stadt mit. Das ist aber eine Überraschung, Boss. Die sind verdammt neugierig, wie wir ihrem Mann den Docht abdrehen. Muss eine Gala-Vorstellung werden. Ja. Das sind wir ihnen schuldig. Ja, umso besser. Wenn sie sehen, klingelt's vielleicht, dass Anlagen für Kopfgeldjäger rausgeschmissen sind. Los, Männer, verteilt euch! Ron, du verkriegst dich im Pferdestall. Jim haut sich aufs Dach, aber so, dass man dich nicht gleich sieht. Und Joe hinter dem Brunnen. Die anderen ins Haus. Baut euch hinter den Gardinen auf. Aber nur eingreifen, wenn hier draußen was nicht nach Plan läuft. Slim, und lass dich auf kein Risiko ein. Ich weiß, du bist ein schneller Mann und willst das manchmal auch beweisen. Trotzdem, halt dich zurück. Du wirst ja noch gebraucht. Ja, weiß ich doch, Boss. Und ihr drei, verschlaft mir nicht wieder den Einsatz. Diesmal geht's nicht mit dem Satz Rotoren ab. Wenn der Kerl in Reichweite ist, gleich ins Fadenkreuz genommen. Und sobald er zur Hüfte fasst, Blattschuss. Wird da nicht vielleicht einer misstrauisch auf der Ehrentribüne, wenn der Junge flach liegt, bevor Slim die Fäuste an der Spritze hat? Wenn Sie Protest machen, sofort dem Marsch eine Ladung zwischen die Augen. Sowas kühlt ab, verlasst euch drauf. Aber dass mir die anderen heil bleiben, wer in der Kiste liegt, ist ein Ausfall als Steuerzahler. Ist gemacht, Boss. Wenn alle abgefertigt sind, schickt einen rüber zum Blockhaus, der mir Bescheid sagt. Und macht's nicht zu ausführlich, damit wir noch Zeit zum Feiern haben. Einen Waffenschrank zusammen und komm langsam rüber. Aber keine Tricks. Die anderen bleiben, wo sie sind. Sie klingeln an der falschen Tür, Mister. Was haben wir denn da für eine Sonderbegabung eingekauft? Wenn der Marschall mit dem Schrotstreuer Wache schiebt, spielt er die große Nummer. Aber wenn ein fairer Kampf anliegt, kommt er nur mit einem müden Spruch. Marschiere jetzt an, Sohn. Wir wollen nachsehen, ob du mit dem Eisen auch so flink bist wie mit dem Maul. Wenn Sie mir einen Augenblick zuhören könnten. Habt ihr den fürs Quatschen bezahlt? Sie sitzen auf dem falschen Pferd, Slim. Für heute können Sie Ihre Bleispritzen verschrotten. Der Mann hier ist nur Gast bei uns. Dafür haben wir ein paar Neuigkeiten für Hopkins. Melden Sie Ihrem Boss, dass es ab heute mit den Steuern vorbei ist. Wo steckt Hopkins eigentlich? Der wird schon auftreten, wenn sein Stichwort fällt. Sagen Sie das nochmal, Doc, und zwar laut und deutlich, damit mir hinterher keiner erzählt, ich hätte mich verhört. Und ich male Ihnen einen schönen roten Kreis unter die Hutkrempe. Finde ich aber sehr knapp kombiniert, Slim. Die Arbeit müssen Sie sich schon reihum machen. Da haben Sie's. Die legen uns alle um. Maul halten. Wer die Hosen voll hat, ist nicht stimmberechtigt. Leute, meine Geduld ist groß, aber nicht endlos. Seit dieser Killer bei euch ist, gibt's laufend Ärger. Lasst die Eisen im Futteral und setzt euch Rosinen unter die Mütze. Sollte mir leid tun, wenn euch die nicht auszureden wären. Also, überlegt's euch nochmal. Unsere Entscheidung haben Sie gehört. Sie ist endgültig. Deutlicher brauche ich wohl nicht zu werden. Es quält mich sehr, Compadre, aber der Boss muss sich nach einer anderen Nebeneinnahme umsehen. Aber vielleicht versucht das mal mit dem Gemüsegarten. Scheint euer Ernst zu sein. Die Spielregeln für das, was ihr euch da einbrockt, brauche ich euch nicht zu erklären. Ich werde die Flinte holen und anfangen mit dem Schützenfest. Wird sich rausstellen, wer mehr Puste hat. Hör auf, Slim. Du weißt genau, was der Boss befohlen hat, als er weggeritten ist. Ach, die haben sie wohl den Stecker aus der Birne gezogen. Du solltest doch nicht anfragen. Was hat verboten, dass wir alle auspusten? Sie hatten recht, als Eisner wäre man auf dem Hinterhalt getroffen worden. An denen können wir sowas nicht machen, gegen den Befehl vom Boss. Ach, was, Boss? Er sitzt in Sicherheit und wir schwimmen in der Scheiße. Wenn ihr keine Vollmachten habt, dann holt euren Boss, damit wir endlich weiterkommen mit unseren Verhandlungen. Ihr alle wollt mit dem Boss verhandeln? Ja, daraus wird nichts, Doc. Haltet mich wohl für einen Anfänger, was? Höchstens einer von euch wird vorgelassen. Richter, Sie sind der Einzige, der dafür in Frage kommt. Reiten Sie rüber, aber die Flügelchen fein hinterm Hals gefaltet. In Ordnung, Slim. Die anderen rühren sich nicht von der Stelle. Meine Jungs werden aufpassen und die brauchen kein Gewehr mit Reserveschuss. Der Richter gerade der richtige Vertreter für uns. Rauskommen, Jungs. Macht euch so auf, dass Sie keinen Durchbruch machen können, verstanden? Verträgt sich nicht mit seiner Vorliebe für Recht und Ordnung. Ich verlange eine Erklärung, Richter. Es ist mir äußerst peinlich, Mr. Hopkins. Das dürfen Sie mir glauben, aber... Habt ihr dem Mann nicht genug Bares gegeben? Oder warum hat er die ganze Stadt angeschleppt? Nein, nein, am Geld lag es selbstverständlich nicht. Da können Sie sich ganz auf mich verlassen. Aber... wir sind mit der Person reingefallen. Statt sich wie vertraglich vereinbart im Auftrag der Stadt zu schießen, hat er den Leuten eingeredet, sie würden gemeinsam mehr erreichen. Das konnte niemand voraussehen. Seine Empfehlungen waren einwandfrei. Aber wofür zum Teufel bezahle ich Sie denn, wenn dann doch solche Schweinereien passieren? Sie haben doch Einfluss, verdammt nochmal. Sie müssen sich doch gegen so einen hergelaufenen Schießer durchsetzen können. Reg dich nicht auf, Boss. Ach. Drei Mann reichen. Der Doc, der Marshall und der Fremde. Wenn die ausgepustet sind, ist Ruhe. Die anderen reiten dann artig wieder nach Hause. Denen geht doch schon jetzt die Hose. Und wie passt dir das ins Bild, dass sie auf deine Drohung vorhin überhaupt nicht reagiert haben? Du hast unsere Lage immer noch nicht begriffen. Wenn die geschlossen vor meiner Haustür stehen und Forderungen stellen, dann ist das Erpressung. Und das wissen sie auch. Und wenn sie das wissen und es trotzdem wagen, dann sind sie auch zu mehr entschlossen. Ja, das fürchte ich auch, Mr. Hopkins. So, so, das fürchten sie auch. Jetzt sperren Sie mal die Ohren auf. Sie werden dafür sorgen, dass die Leute hier wieder verschwinden. Und zwar sofort. Schaffen Sie wieder in Ihre Häuser zurück, zu Weib und Kind. Wir können später in Ruhe die Anführer erledigen und dann die Leute einzeln wieder unter Druck setzen. Nur verschwinden müssen sie von hier. Ich bin sehr einverstanden mit Ihrem Plan, Mr. Hopkins, aber... wie stellen Sie sich das vor? Was soll die Leute von hier wegbringen? Wie Sie das machen, ist mir gleich. Versprechen Sie, was Sie wollen... Boss! Was? Sie reiten geschlossen auf das Haus zu. Sie sagen, Sie wollen nicht persönlich sprechen. Soll ich den Schießbefehl ausgeben? Die Jungs stehen bereit an den Pumpen. Du hast einen Kopf nur, damit was zwischen den Ohren sitzt, hä? Willst du die ganze Stadt ausrotten? Davon hat niemand was. Wir sind erledigt und die Armee haben wir dann auch noch auf dem Hals. Richter! Gehen Sie raus und beruhigen Sie die Leute. Sagen Sie ihnen, ich würde Zugeständnisse machen, aber Sie sollen die Verhandlungen nicht stören. Versprechen Sie ihnen, was Sie wollen. Nur sorgen Sie dafür, dass Sie hier abziehen. Bürger und Freund aus Carson Hill. Wo bleibt Hopkins? Mit Freude und auch ein wenig Stolz darf ich euch mitteilen, dass der Stand meiner Verhandlungen mit Hopkins überaus günstig für uns ist. Und ich kann euch versichern, dass wir einer allseits befriedigenden Lösung entgegen sind. Wir wollen Hopkins! Wir wollen Hopkins! Deshalb beruhigt nach Hause reiten. Ich könnte mir vorstellen, dass wir noch heute... Haben wir uns immer noch nicht verstanden, Richter? Wir verhandeln nur mit Hopkins selbst. Jawohl. Ihre Predigt können Sie sich sparen. Freunde, nehmt doch Vernunft an. Ihr macht den guten Beginn meiner Gespräche mit Hopkins wieder zunichte. Das heißt ja gut. Er muss das als unfairen Druck missverstehen. Soll er doch missverstehen. Es sieht so aus, als könnte ich die Abgaben fast auf die Hälfte herunterhandeln. Wollt ihr im Ernst, dass dieser Erfolg... Die Steuern sind gestrichen, Richter. Sie waren dabei, als das beschlossen wurde. Die Stadt halten wir erst, wenn Hopkins das auch... Das ist genau der Fall. Na endlich! Sie haben sie verdammt lange geziert. Hallo Leute! Freut mich, euch mal alle auf einem Haufen zu sehen. Der Richter sagt mir, ihr seid unzufrieden mit den Steuern. Ich will ja gern zugeben, dass ich euch ein bisschen überfordert habe. Sitz ich in euren Geldbeuteln? Aber deswegen müsst ihr mir doch nicht gleich alle das Haus einrennen. Da schickt man doch einen Abgeordneten bei mir vorbei, mit dem man darüber reden kann. Ich sehe die Leute immer mit einem Loch im Rücken nach Hause reiten. Ich bin jedenfalls bereit, euch einen neuen Tarif zu machen. Über die Einzelheiten werde ich mit dem Richter schon einig. Wie soll der neue Tarif denn aussehen? Bist du verrückt? Wir zahlen keinen Cent mehr. Warum denn immer gleich alles oder nichts? Finde ich auch. Wenn wir nur die Hälfte legen müssen, wäre es doch schon ein Fortschritt. Eine halbe Schweinerei ist immer noch eine Schweinerei. Habt ihr denn schon vergessen, was wir in der Bürgerversammlung festgelegt haben? Überlegt euch gut, Leute, was ihr erreichen wollt und was ihr erreichen könnt. Hopkins, es bleibt dabei. Wir sind nicht gekommen, um uns einen neuen Tarif zu erbitten. Die Steuern sind abgeschafft. Es geht nichts über einen schönen Aberglauben. Bei euch hat sich eine Menge aufgestaut, das verstehe ich. Ihr hättet früher zu mir kommen sollen. Aber jetzt treibt ihr das Spiel zu weit. Wir spielen nicht, Hopkins. Wenn die den Bauch voll Blei wollen, soll man es ihnen nicht abschlagen. Ich bin nicht gewohnt zu schlucken, was auf den Tisch kommt. Einmal fängt jeder an. Zwingt mich nicht, den Handel mit dem Eisen austragen zu lassen. Schon möglich, dass Ihre Leute Vorteile bei einer Schießerei haben würden. Trotzdem werden wir nicht zahlen. Sie haben keine Wahl. Und wenn ich Nein sage? Ich werde mich nicht wundern. Hilft Ihnen aber nicht weiter. Ich sage Nein. Und zwar endgültig. Verschwindet jetzt, solange ihr euch noch im Sattel halten könnt. Ist das Ihr letztes Wort? Wenn ich endgültig sage... Meine ich auch endgültig. Ihr habt's alle verstanden. Freiwillig geht er von seinen Steuern nicht runter. Da müssen wir ihn eben zwingen. Richtig, machen wir doch endlich ernst. Hopkins, habe ich schon erwähnt, dass der Bahnhof ab heute für Sie geschlossen ist? Und das gilt nicht nur für Sie, sondern auch für Ihr Viehzeug. Das machst du ganz prima, Freund. Und wenn ich mir gewaltsam Zutritt verschaffen wollte... Prahlhans, wollen Sie sich mit der Union Pacific anlegen? Für eine Eisenbahngesellschaft sind Sie doch ein paar Nummern zu klein. Nach Lebensmitteln müssen Sie sich auch woanders umsehen. Mein Laden existiert nicht mehr für Sie. Sie wollen uns verjagen wie Kaninchen, Boss. Wann kommt denn endlich das Kommando? Ihr geht zu weit. Ich habe eine Familie zu Hause. Hopkins, Ihre Pferde können Sie in Zukunft selber beschlagen. Wenn Sie es können. Ich habe ein verdammt ungutes Gefühl. Wir hätten verhandeln sollen. Was ist los mit dir, Boss? Ist dir nicht gut? An meinem Saloon hängt ab morgen ein großes Plakat. Steht groß dran, dass die Mitglieder der Hopkins Ranch ihren Whisky selber brennen können. Na, dann will ich mich auch nicht ausschließen. Hey, wenn einer von ihren Männern in die Kiste hopst, nicht in meine, muss seine eigene schon mitbringen. Schlimm! Die Männer sollen sich im Halbkreis aufstellen und die Gewehre schussbereit halten. Doc, tun Sie doch was! Scheiß dir nicht in die Hose! Und was ist, wenn die schießen? Wir haben ein echtes Problem, glaube ich aber nicht. Larry, ich habe einen Großauftrag für dich. Wir brauchen für jeden Ortseingang zwei Schilder. Die Hopkins-Leute haben ab heute Stadtverbot. Ihr wollt mich boykottieren? Das ist gemeine Erpressung. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Sie haben uns keinen anderen Weg gelassen. Sag ich doch, Boss. Worte verstehen Sie nicht. Wen kannst du bloß was mit den Waffen klar machen? Sollte mir leid tun, wenn Slim recht hätte. Ihr wollt mich an die Wand drücken. Euer Boykott würde mein Ranch kaputt machen. Das geht unter den Gürtel, Freunde. Da bin ich empfindlich. Verdammt empfindlich sogar. Wer redet von kaputt machen? Wenn Sie wollen, sind wir am Anfang eines Verkaufsgesprächs. Die Stadt hat mit Sicherheit ein gutes Angebot für Ihre Ranch bereit. Wie lange willst du dir das noch anhören? Jetzt gehen Sie aber wirklich zu weit, Doc. Unser Angebot geht natürlich nicht ewig. Wer weiß, was die Ranch uns in ein paar Stunden noch wert ist. In Ordnung, Gentlemen. Ich gratuliere. Ihr habt mich überzeugt. Ich verzichte auf alle Abgaben und ihr macht dafür die Stadt wieder auf. Und dann haben wir wieder Frieden hier. Auf den Schreck muss ich einen Schluck lutschen. Gott sei Dank. Das war aber knapp. Hab nicht mehr damit gerechnet, dass wir hier lebend wieder wegkommen. Hört sich ganz gut an. Kommt mir aber ein bisschen spät. Ja, haben Sie denn immer noch nicht genug? Wir haben doch jetzt alles erreicht, was wir wollten. Und für wie lange? Seine Methoden haben wir heute erlebt. Ich bin sicher, er wird es immer wieder versuchen. Aber das sollten wir doch erst mal abwarten. Der Mann muss weg, sonst gibt's nie Ruhe. Herrgott, sollen wir denn alles aufs Spiel setzen, was wir gewonnen haben? Solange Hopkins noch hier ist, haben wir gar nichts gewonnen. Ich kenne ihn, er wird wieder von vorn anfangen. Nur wenn er abreißt, nimmt er sich selber mit. Aber um Gottes Willen... Sie haben es gehört, Hopkins. Ihr Verkauf ist unser einziges Angebot. Und das gilt auch nicht mehr lange. Boss, du bist nicht mehr der Alte. Früher hättest du dir das keinen Schuss lang angehört, ohne den Finger krumm zu machen. Ich muss mich nach einem anderen Job umsehen. Halt's Maul, Slim. Diese Gegend ist für uns gestorben. Gegen eine ganze Stadt kannst du nicht anstinken. Woanders gibt's auch Braten. Wir müssen uns ein neues Revier suchen. Leute, macht euer Angebot und wir können verhandeln. Ich noch eine Weile beißen. Tja. Schont dieser Ringo seine Eisen, lässt keinen einzigen Schuss aus dem Lauf und kassiert 10.000 ab. Ach. Nun hör aber auf, Ben. Du hast doch keinen Schwamm im Bauch. Wenn das einreißt, dass die großen Mäuler die Kopfgelder wegstreichen, die Zeiten möchte ich nicht mehr. Brauchbarer Rat ist nie überbezahlt. Hopkins hat seinen Hausrat eingepackt und sich für immer verabschiedet. Außerdem haben wir endlich raus, wie man Prämien spart. Mein Sargladen interessiert wohl nicht. Ich kann zumachen, wenn ich auf die warten soll, die es im Bett erwischt. Na, dafür bleiben mehr übrig, die sich rasieren lassen können. Sag an, mein Sohn. Wo finde ich das Empfangskomitee? Ich verstehe dich ganz, Mister. Der meint die Blaskapelle. Tut uns furchtbar weh, Herr Direktor spielt nur, wenn der Gouverneur sich ansagt. Die machen das ehrenamtlich. Zeit für jeden Eierhändler haben die nicht. Blaues Ding, was du da auf dem Hals hast. Fragt sich nur, wie lange es da oben bleibt. Der redet mit mir wie meine Frau. Dabei sehen wir uns zum ersten Mal. Habt aber schon viel von mir gehört, Freunde. Scheint es bloß nicht zu wissen. Ja, dann mal raus mit der Visitenkarte. Meine Lauscher stehen. In Fachkreisen nennt man mich Ringo, Herrschaft. Hab ich was an Ohren? Endlich begriffen, mit wem ihr es zu tun habt. Also, zeigt mir meine Zimmerflucht, setzt das Badewasser auf und legt mir was Frisches unter die Decke. Aber erste Wahl, was mir die Zugsitzerei aus den Knochen schüttelt. Moment mal, ich glaube, ich habe einen Tagtraum. Heute Nachmittag ist euer Hopkins an der Reihe. Muss alles flink marschieren, in 3 Tagen habe ich schon den nächsten Termin. 900 Meilen von hier. Mich laust ihr mit den langen Zotteln, da will einer abstauben. Hören Sie, Mister, das Ding läuft nicht. Hopkins ist erledigt und die Bezahlung haben wir auch abgestottert. Für die Arbeit von anderen Leuten gibt's nichts aufs Konto, jedenfalls nicht von uns. Hopkins erledigt? Ja. Wer hat denn da Schwarzarbeit gemacht? Ich habe einen Vertrag, Muchachos. Hopkins hat freiwillig seine Ranch verlassen. Das ist ja wohl das Schrägste, was ich höre. Die ganze Stadt jammert nach mir. Ich mache mich frei für heute und ihr lasst den Mann auswandern. Wo ist der Marshall? Ich will mein Ausfallhonorar. Einen Moment noch, Mister. Wenn Sie der sind, für den Sie sich halten, dann klimpern doch schon 5 Mille in Ihrer Tasche. Ein ganz hübsches Sümmchen für eine einfache Anreise. Steigen Sie in den Zug, solange der noch steht. Und wir vergessen die überhöhten Spesen. Nicht unlogisch, was ihr da sagt. Ein Ausfallhonorar kommt an einen halben Lohn nicht ran. Und den haben Sie schon. Geht in Ordnung, Leute. Wenn mal wieder was anliegt, meine Adresse habt ihr. Tut mir leid, Mister. Mit dieser Stadt würde ich nicht mehr rechnen. Kann ich gar nicht sagen, wie leid. Sie hörten »Einmal ist jeder dran«, Radio-Western von Bernd Lau. Die Personen und ihre Sprecher waren Ringo 1, Klaus Kindler, Ringo 2, Dieter Eppler, Hopkins, Arnold Marquis, Slim, Wolfgang Hess, Marshall, Friedrich Schütter, Richter, Dieter Borsche, Doc, Wolfried Lier, Ben, Hans Hessling, George, Gerd Duvner, Juanita, Christine Davies. Ferner wirkten mit Gerd Keller, Günther Sauer, Johannes Hertel, Robert Rathke, Hans Röhr und Horst Werner Loos. Spezialeffekte Mel Kutby. Musik Ennio Morricone. Schnitt Barbara Römer. Ton Ludwig Groß. Regie Walter Adler und Bernd Lau. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1972.